Kundgabe 6052. Empfangen durch Bertha Dudde am 14. und 15.09.1954. Letztes Gericht. Liebeakt und Gerechtigkeit. Es ist nicht meine Gerechtigkeit allein, die einen Ausgleich fordert und darum das letzte Gericht über die Menschen verhängt. Es ist noch weit mehr meine Liebe, die deren unaufhaltsames Abgleiten in die Tiefe ersieht und dies aufhalten will. Denn ob auch die Erde bestehen bliebe in ihrer alten Form, ob ich das Gericht verzögern würde, es wäre nur zum Schaden für die Seelen der Menschen, die damit keine Wohltat empfingen, sondern in eine Finsternis geraten würden, die undurchdringlich wäre für ewige Zeiten. Es ist auch das letzte Gericht auf dieser Erde ein Liebewerk meinerseits. Es ist ein Akt, den ich als einzige Rettung für die Menschen ersehe, wenn ich sie nicht gänzlich ihrem Schicksal, das heißt, meinem Gegner, überlassen will. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Rettungswerk, das ihr dereinst wohl begreifen werdet, aber nun in eurem geistigen Tiefstand dafür kein Verständnis habt. Es ist meine Liebe wahrlich mehr bestimmend für das letzte Gericht und die Auflösung der Schöpfungen dieser Erde als meine Gerechtigkeit, die nun zwar auch hervortreten wird, um die Ordnung wiederherzustellen, die völlig verachtet wird, was zum größten Chaos führen muss. Es kann der Einzelne wohl noch die Ordnung wiederherstellen bei sich. Er kann sich seiner Aufgabe und seiner Bestimmung noch bewusst werden und ihr entsprechend zu leben sich bemühen. Und er wird von dem letzten Gericht nicht so betroffen werden, dass er es zu fürchten hat. Auch für ihn wird das Gericht nur ein Liebebeweis sein, weil er in ein anderes Leben versetzt wird, sei es auf Erden oder auch im geistigen Reich, ein Leben, das ihn beglücken wird. Und um dieses noch bei einzelnen Menschen zu erreichen, kündige ich immer wieder an, was die Erde und ihre Bewohner zu erwarten haben, und glücklich, der diese Hinweise ernst nimmt und sein Leben umstellt, glücklich, der sich bemüht, in der göttlichen Ordnung zu leben. Denn dieser wird auch meinen letzten Rettungsakt verstehen und ihn als einen Liebeakt bewerten, weil er durch sein Leben nun auch Verständnis gewinnt für alle Vorgänge, die durch meinen Willen und meine Macht sich ereignen werden. Die Auswirkung eines völlig gottlosen Lebenswandels kenne ich nur allein, und darum muss ich eingreifen, weil meine Liebe allen Rettung bringen oder ihnen die Möglichkeit schaffen will, aus der Gewalt des Satans freizukommen, was nur geschehen kann, indem ich ihn selbst fessele, indem ich sein Treiben beende. Dass nun unzählige Menschen ums Leben kommen, anlässlich des letzten Gerichtes auf dieser Erde, kann euch Menschen wohl als eine Grausamkeit erscheinen. Es ist aber nur ein gewaltsamer Abbruch dessen, was unweigerlich zum Tode führt, sodass den Seelen wenigstens die Möglichkeit bleibt, einmal wieder zum Leben zu erstehen, während das Ziel des Satans ist, euch für immer in seinen Besitz zu bekommen. Meine Liebe also ist Anlass des Endes dieser Erde und des Unterganges alles Geschöpflichen auf ihr, und meine Gerechtigkeit versetzt dann das Geistige in die Außenform, die seinem Verhalten auf Erden entspricht. Ich richte wieder alles recht, nach meiner ewigen Ordnung und gebe allem Geistigen die ihm gerechte Außenform. Nur wenn ihr Menschen um Sinn und Zweck des Erdenlebens und eure Aufgabe wisset, werdet ihr mein Walten und Wirken begreiflich finden. Denn es geht um mehr als nur um euer leibliches Leben. Es geht um die ganze Ewigkeit. Es geht um das Leben der Seele, für die der geistige Tod das Entsetzlichste ist. Und vor diesem Tod will ich sie bewahren. Und ich muss daher zu Mitteln greifen, die euch an meiner Liebe zweifeln lassen und die doch nur in meiner Liebe begründet sind. Zu einem anderen Lebenswandel kann ich euch nicht zwangsläufig bewegen. Ich kann euch nur mahnen und warnen durch mein Wort, das in direkter Ansprache zur Erde kommt und also alle Menschen von mir angesprochen werden, durch den Mund eines mir ergebenen Dieners. Ich kann euch nur auf die Folgen eures verkehrten Lebenswandels aufmerksam machen und euch mit Worten der Liebe auf den rechten Weg zu locken suchen. So aber alle diese Vorhaltungen nutzlos sind, muss meine richtende Vaterhand eingreifen, um euch vor dem Ärgsten zu bewahren. Denn es muss die Ordnung wiederhergestellt werden auf Erden, auf dass diese wieder zu einer Schulungsstation des Geistigen werde, auf dass die Seelen ausreifen können, ihrer Bestimmung gemäß. Amen.